الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Wir sind bei dem Buch von Al-Adab Benehmen bei Kapitel 85 Babu Hifzi al-Sir, Bewahren von Geheimnissen. Kapitel Bewahren von Geheimnissen. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة لوش يمه مسلوخ إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السر هو ما يقع، السر هو ما يقع خفية بين رجلين، يعني بين اثنين من الناس، ولا يحل إفشاؤه، ولا يحل إفشاؤه سواء قال لك لا تبينه أو بي أو أي شيء، إنما لا يحل لك. وكيف يعرف أنه سر؟ بقرينة، إما لفظا أن يقول لك هذه أمانة أو سأخبرك شيئا لا تخبر به أحدا، وإما أن يقع بقرينة الفعل، أن يأخذك لوحدك ويلتفت و لا يريد أن يسمع أحد، أو أن يقول لك هذا دعنا نتكلم لوحدنا، أو الحال قرينة الحال أن يخبرك بشيء يستحى أن يخبر به أو يستحي هو أن يطلع عليه الناس. قال تعالى أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني إذا عهدتم على شيء بلسان الحال أو المقال فيجب أن توفوا به. والعهود الشروط التي تقع بين الناس في كل المسائل، في الشراء والإجارة والاستئجار والرهن إلى غير ذلك. وكذلك العهد يكون إما بين المسلمين أو بين المسلمين وغيرهم. فلما يكون بين المسلمين وغيرهم عندنا عهد نقوم به، عهد لا نأخذ به، وإذا خفنا خيانة من قوم فيجب أن تتخذ التدابير اللازمة حتى لا يخونوا. الذي يشترطه الناس يجب أن يوفى به، والذي يقبل الشرط يجب أن يفعله. إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة، من الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني الرجل يكون مع زوجته وتكون معه فيقول فعلت في زوجتي كذا وكذا وكذا، أو المرأة تتكلم تقول كنا في الفراش وفعل معي وفعل معي وفعل كذا، فنسأل الله العافية والسلامة، لأن أمور البيوت هذه ما تخرج لأحد. بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا. Kapitel Bewahren von Geheimnissen. Bewahren von Geheimnissen. Was ist ein Geheimnis? Geheimnis, barakallahu fikum, ist etwas, was zwischen zwei Leuten gesprochen wird. Oder getan wird. Und keiner sollte es erfahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und haltet das Versprechen ein. Wahrlich, für die Einhaltung des Versprechens wird Rechenschaft gefordert. Und Abu Sa'id al-Khudri erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, gewiss ist derjenige, der mit seiner Frau schläft und dann ihr Geheimnis erzählt und umgekehrt am Tage des Gerichts vor Allah subhanahu wa ta'ala in der schlechten Situation fest. Hä? Bitte? So? Da? Allah gesandt, Allah segne auf und sagte, zu den Leuten, die am Tage der Auferstehung und Allahs Wertschätzung schlechte Stellung haben, gehört ein Mann, der mit seiner Frau verkehrt und sie mit ihm und der hierauf ihr Geheimnis verbreitet. Besser. Wahrlich ist er derjenige, der das Geheimnis von seiner Frau und die Frau, die Geheimnis von ihrem Mann verrät. Das wird von intimen Themen. Das sind die schlimmsten Leute unter Allah am letzten Tag. Unter den Leuten. Unter den Leuten, die am letzten Tag die schlimmste und die böseste Stellung haben werden, sind diese zwei Leute. Das wird, deine Frau gibt dir, sagt dir ein Geheimnis oder so. Aber erstmal, hier Al-Ahd, was ist Al-Ahd, Barakallahu fikum? Das ist ein Versprechen. Und natürlich Versprechen oder Vertrag. Was hat das mit unserem Thema? Weil Barakallahu fikum ein Geheimnis ist doch ein Versprechen und ein Vertrag. Und zwar eine Person 1 und Person 2. Er erzählt ihm was oder er erzählt ihm was und keiner soll es das und soll es erfahren. Wenn jemand das erfährt, das wird einer hat das Versprechen nicht gehalten. Wie könnte man wissen, dass man etwas, wie könnte man wissen, dass ich dir ein Geheimnis gebe? Schau mal, entweder wörtlich, das wird deutlich. Ich sag dir, das ist ein Geheimnis. Verspreche, keinem davon zu erzählen. Ich sage dir wirklich, Geheimnis. Das andere, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, das ist durch eine Tat oder durch eine Handlung, Bewegung. Zum Beispiel sage, und ich nehme dich bei der Seite und ich erzähle dir, wenn jemand kommt, dann stoppe ich. Oder ich gucke die ganze Zeit, dass keiner uns hört. Dann weißt du, dass das Geheimnis ist. Oder situationsmäßig. Jemand erzählt dir etwas, was jeder weiß, dass dies nicht zu erzählen ist öffentlich. Zum Beispiel, der erzählt dir, der hat diese Krankheit oder der hat heute etwas gemerkt bei sich selber. Du gehst nicht, Leute, er hat mir erzählt, dass er so und so hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so machen. Das wird Al-Hal, Situation, abhängig. Barakallahu fikum. Das sind die drei Möglichkeiten für Versprechen, dass man weiß, es gibt hier ein Geheimnis. Es gibt hier ein Geheimnis und das mit Versprechen, dass keiner davon erzählt. Und dann Hadith Abu Musa al-Ash'ari, Entschuldigung, Abu Sa'id al-Khudri, Hadith von Abu Sa'id. Barakallahu fikum, das ist doch klar. Ein Mann und seine Frau haben etwas Intimes, das ist geheim. Dann geht der Mann und erzählt den Leuten, wisst ihr, was ich mit meiner Frau gemacht habe? Wir haben gestern das und das und das und das getan. Oder die Frau geht zu den Frauen und erzählt, ja, mein Mann gestern hat mit mir das und das und das bettmäßig. Ja? Das ist intim. Weiterbildung. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Schlimmste unter den Leuten. Aber hier natürlich ist normaler. Hier ist ganz normal. In Deutschland ist ganz normal, dass man erzählt, ich habe mit ihr das gemacht und so. In TV erzählen sie davon, wie sie Jugendsünden gemacht haben und so weiter. Und hier ist, der hat Komplexe, derjenige, der nicht spricht. Oder der prahlt damit, ja, das. A'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, das Intime ist wichtig. Warum heißt das intim? Ich will sagen, intim, warum intim? Weil das ein Geheimnis ist. Das sage ich jetzt, das ist so etwas von geheim, dass keiner, der sich ein bisschen schämt, dass die Person davon erzählt. Alhamdulillah. Yadikum Allah wa astahbalakum. Und deshalb barakallahu fikum, sagallahu hin. Oder die Frau zum Beispiel erzählt dem Mann etwas, was sie vielleicht hat. Und der Mann geht und erzählt das allen Leuten. Oder umgekehrt. Auch wenn das nicht intim ist. Was anderes auch. Das darf sie nicht. Außer jetzt, dass sie Probleme miteinander haben, sie sind vor einem Richter und die haben ein Problem, das ist was anderes. Dann vor dem Richter, das ist anders jetzt. Da kann man erzählen, wie meine Bibel. Die Frau kommt und sagt, ich möchte meine Scheidung. Ich möchte meine Scheidung. Der Richter sagt, warum? Ja, sagt, ja, ich schäme mich, das zu erzählen. Es gibt nicht, ich schäme mich, das zu erzählen. Zum Beispiel dann sagt sie, ja, mein Mann, der kann das, was die Männer haben, nicht tun. Oder der Mann erzählt von seiner Frau, dass sie bestimmte Themen hat. Deshalb, das ist hier beim Gericht, gibt es kein Geheimnis in diesem Zusammenhang. Aber allgemein, barakallahu fikum, man sollte aufpassen, mit Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا قبلتها قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وجدت غضبت. أمر عظيم. شوف سر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الحديث أولا يا أخوة بارك الله فيكم، أنه يجوز للرجل أن يعرض ابنته على غيره، لا بأس. مسألة ثانية، يعني أبو بكر وعمر في السن متقاربان ويعرض عليه ابنته، طبعا وهذا في زمن الصحابة. طبعا بعض الناس قد يستغل مثل هذه الحركات أو مثل هذه الأفعال ويأتي ويقول نعم شو فيها، وبعض الناس فيهم يستغل. فنسأل الله العافية والسلام. هؤلاء أزكى الناس وأطهر الناس قلبا وأعظم الناس إيمانا، فذلك لما كان يفعل ذلك كان يفعله لله خالصا، لأنه كان يبحث لابنته عن رجل صالح. ومن أصلح من أبي بكر ومن أصلح من عثمان لابنة عمر لحفصة رضوان الله عليها؟ ولكن عثمان رد عليه قال له أنا ما أريد أتزوج، وأما أبو بكر فصمت وما رد. فعمر يعني وجد في قلبي أعرض عليك بنتي وما تأخذها، صار شيء في قلبي. فبعد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما كنت لأفشي سر رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها خاص، أنا فهمت أنه يريد هو يتزوجها فسكت. فلما عرضتها علي لن أفشي لك سر النبي وأقول صلى الله عليه وسلم يريد هو الذي يتزوجها، فذاك لا أريدها يا عمر، فسكت. وسبحان الله، شوف أن يعني أن يطعن أو أقول أخذ الأمر على عاتقه وعلم أنه سيجد عليه، ولكن لم يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني معلش جد علي واغضب علي ولكن لن أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأمور، أن يكون الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Next is Ali Farouk. Safa Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma berichtete, dass Umar ibn al-Khattab radiyallahu alayhi ihm dass Umar erzählte, als seine Tochter Hafsa Witwe wurde. Er traf Uthman ibn Affan und bot ihm Hafsa mit folgenden Worten an: Wenn du magst, gebe ich dir meine Tochter Hafsa zur Frau. Er antwortete: Ich werde darüber nachdenken. Ich wartete, Umar sagte, ich wartete einige Nächte, dann traf er mich und sagte, ich habe über die Angelegenheit nachgedacht und entschieden, dass ich zurzeit nicht heiraten sollte. Dann traf Umar, radiallahu alayhi, Abu Bakr as-Siddiq und sagte, Wenn du magst, gebe ich dir meine Tochter Hafsa zur Frau. Abu Bakr, radiallahu alayhi, schwieg. Diese Reaktion von Abu Bakr quälte mich noch mehr als die Antwort von Uthman. Nur wenige Tage später bat mich der Prophet sallallahu alaihi wasallam um ihre Hand und ich gab sie ihm zur Frau. Bald darauf traf mich Abu Bakr, radiallahu anhu, und sagte, vielleicht warst du böse auf mich, als du mir Hafsa angeboten hast und ich keine Antwort gab. Er sagte ja. Abu Bakr sagte, nichts hinderte mich, es anzunehmen, nur die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Absicht ausgedrückt hatte, sie zu heiraten, und ich wollte das Geheimnis des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht aufdecken. Wenn er sie nicht genommen hätte, hätte ich sie angenommen. Das ist bei Al-Bukhari. Für mich ist eine sehr schöne Sache in dieser Überlieferung. Und zwar schaut man, er hat ihm gesagt, vielleicht warst du auf mich böse, aber trotzdem werde ich niemals Geheimnis vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verraten. Das wird lieber, dass du mich kritisierst, lieber, dass du böse mit mir bist. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam bleibt bewahrt und sein Geheimnis bleibt bewahrt. So sollte der Muslim sein eigentlich. Es ist kein Problem, Und es ist nicht verkehrt, dass ein Vater oder ein Bruder einem anderen seine Tochter oder seine Schwester oder seine Mutter anbietet. Das ist nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Oder auch, dass eine Frau einem Mann sagt, ich würde dich gern heiraten. Das ist nicht verkehrt und das ist nicht schlimm. Aber natürlich im Rahmen der islamischen Regeln. Einige Leute würden sowas vielleicht missbrauchen oder ausnutzen. Aber das heißt nicht, dass wir das in der Religion nicht haben. Noch dazu, barakallahu fikum, Umar hat diese Leute besucht. Warum? Weil sie die Besten waren, Abu Bakr und Uthman. Uthman wollte nicht heiraten. Und Abu Bakr hat geschwiegen, weil er wusste, der Prophet wollte sie heiraten. Dann hat er nicht gesagt. Er sagte ihm nicht, ja Umar, ich will Hafsa nicht heiraten, weil der Prophet sie will. Nein, das war Geheimnis vom Propheten. Dann hat er nichts davon erzählt. Und noch dazu, barakallahu fikum, das ist natürlich das Benehmen von Sahaba radhiyallahu anhu. Indem er gemerkt hat, bei Umar gab es was, der ihm sagt, oh Umar, vielleicht hast du was oder bedrückt. Der hat ihm gesagt, ja, aber der Prophet wollte sie heiraten. Und deshalb, ich würde das annehmen. Aber weil der Prophet davon erzählt hat, dann kann ich sie nicht mehr annehmen. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندها لم يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطي مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسراء ثم أنت تبكي فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سراه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق شوف أمر عظيم عزمت عليك بما لي عليك من الحق أمها لما حدثتيني أو حدثتني ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضينا أو ترضينا أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحكي الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم بارك الله فيكم كذلك حديث عظيم شيخ النبي صلى الله عليه وسلم سارها بشيء يعني خصها بشيء فعائشة رضي الله عليها قال عزمت عليه بمالي أمها لأن زوجة أبيها فهي أمها فقالت لا ما أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم هو سارني هو اللي يتكلم معها فقط فبعدما موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها. طبعا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو المؤمنين؟ وفي رواية أخرى قال لها أنها أول أهل بيته لحوقا به، يعني أول من يموت من أهل بيته هي فاطمة رضي الله عليها. فضحكت، لماذا؟ لأنها ستلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله، سبحان الله، الإنسان يفكر لما يسمع مثل هذا الكلام، يقول هل يوم القيامة سنراهم جميعا هكذا؟ سبحان الله، ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة وعلي رضوان الله عليهم، أبو بكر، عمر، عثمان، الله أكبر. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وأن يرزقنا الجنة ولا نكون من أهل النار. عائشة رضوان الله عليها تسألت فولجندس einmal als alle Frauen des Propheten صلى الله عليه وسلم bei ihm waren, kam seine Tochter Fatima to Allah alayhi dazu. Die Art, wie sie ging, war genau der Gang des Propheten صلى الله عليه وسلم. Als er sie sah, grüßte er sie herzlich und sagte: Willkommen, meine Tochter. Und er forderte sie auf, sich zu seiner Rechten oder Linken zu sitzen und flüsterte ihr etwas zu, worauf sie bitterlich weinte. Als der Prophet صلى الله عليه وسلم ihren Kummer bemerkte, flüsterte er ihr erneut etwas zu, worauf sie lächelte. Er sagte zu ihr: Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat dich von vor seinen Frauen bevorzugt, indem er dir Geheimnisse anvertraut. Wie kannst du da weinen? Als der Prophet صلى الله عليه وسلم die Versammlung verließ, fragte ich sie: Was hat dir der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم gesagt? Sie sagte: Niemals würde ich das Geheimnis des Gesandten Allahs verraten. Als der Prophet صلى الله عليه وسلم gestorben war, fragte ich sie: Ich bitte dich im Namen meines Anrechts auf dich, mir zu erzählen, was dir der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم gesagt hatte. Sie sagte: Nun kann ich es dir erzählen. Beim ersten Mal, als er mir etwas zuflüsterte, berichtete er mir, dass ihm der Engel Gabriel jedes Jahr ein oder zwei Mal den Koran lehrte. Doch nun habe er dies bei einem Besuch zweimal getan. Ich sehe, dass die Zeit nahe ist. Fürchte Allah und hab Geduld. Das wird, dass er bald sterben wird. Salatu Rabbi wa salam alayhi. Dann weinte ich, wie du gesehen hast. Als er meinen Kummer gesehen hatte, flüsterte er mir erneut etwas zu und sagte: O Fatima, freust du dich nicht, dass du die Herren der Frauen aller Gläubigen oder die Herren aller Frauen dieser Gemeinde, dieser Umma, sein wirst? Da lächelte ich, wie du sehen konntest. Das ist bei Bukhari Muslim und das ist die Auffassung von Muslim. Es gibt natürlich in einer anderen Version, der Prophet sagte ihr: Du bist die erste Person von meiner Familie, die nach mir stirbt. Deshalb war sie froh. Subhanallah. Jemand weiß, sie weiß, dass sie sterben wird. Und sie freut sich. Warum? Weil sie mit dem Propheten sein wird. Weil sie wusste, sie ist nicht da, sie ist dann nicht sozusagen, sie wird hinter ihm gehen und deshalb stirbt sie als erste von seiner Familie. Das Schöne dabei ist, subhanallah, schaut mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Tochter Fatima behandelt hat. Wisst ihr wie? Allahu Akbar. Das ist Erziehung, das ist Barmherzigkeit, das ist Vaterschaft eigentlich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Fatima zu ihm kam, er stand auf, er hat sie empfangen bei der Tür, er hat sie geküsst an Stirn und er hat sie gebracht und er hat ihr seinen Platz gegeben, salawatu rabbi wa salam alaihi, seinen Platz gegeben. Der hat mit ihr Spaß gemacht und der hat sie anders behandelt, radwallahu alaihi. Sowieso, die war die Kleinste, die war die Jüngste von seinen Töchtern. Fatima. Auf jeden Fall dann Und die Frauen waren dabei vom Propheten. Ja? Der Prophet hat ihr gesagt, komm, ich sage dir was. Er hat was gesagt, er hat geweint. Was sagt er? Er wird bald sterben. Deshalb, sie war traurig. Ich meine, die Tochter weiß, dass ihr Vater stirbt. Natürlich, sie ist traurig. Als er das merkte, er hat ihr was gesagt. Dann hat sie angefangen zu lachen. Die Frauen haben gesagt, was sagt er? Aisha traute sich und hat ihr gesagt, was sagte dir dein Vater? Oder erstmal, der sagt, der Prophet gibt dir ein Geheimnis und du bist, und du weißt. Und das ist eine Ehre für dich. Später, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam starb, fragte Aisha nochmal, was sagt er dir? Er sagt, jetzt sage ich dir. Das erste war, der hat mir gesagt, der wird sterben. Das zweite ist, in einer Version, du bist die Erste, die nach mir stirbt von meiner Familie. Aber in dieser Version freust du dich nicht, dass du die sozusagen Oberhaupt von den Frauen der Gläubigen oder von Frauen dieser Nation sein wirst. Das ist die Führerin der Frauen. Und das ist Fatima. Das Schöne ist dabei, dass Fatima die ganze Zeit dieses Geheimnis getragen hat und die hat niemanden davon erzählt. Sie hat davon erzählt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam starb. Und das ist das Schöne, dass man Geheimnis barakallahu fikum hält und dass man nicht alles erzählt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und das Schöne ist hier, übrigens, ich denke, er hat das nicht übersetzt hier. Er hat das nicht übersetzt. Warum? Weil er gegen Salafisten ist. Ja. Jetzt sage ich dir, wo ist das? Doch, er hat das gesagt. Fürchte Allah und habe Geduld, denn ich bin gewiss ein guter Vorgänger für dich. Vorgänger bedeutet Salaf. Das ist ein Beweis für das Wort von Salaf. Woher habt ihr das Wort? Bitte schön. Der Prophet sagte, ich war der beste Vorgänger, der beste Salaf für dich. Ich war vor dir. Und deshalb, barakallahu fikum, Salaf bedeutet diejenigen, die vor dir waren. Und der Prophet sagte, der Beste. Und wir haben unser Salaf, die waren die Besten, radhiyallahu anhum. Auch die Khawarij haben Salaf, aber die sind nicht die Besten. Die Schia haben Salaf, aber die sind nicht die Besten. Aber wir haben, alhamdulillah, unser Salaf, radhiyallahu anhum. Auf jeden Fall, das geht, barakallahu fikum, darum, dass man Geheimnisse, barakallahu fikum, nicht erzählt und dass man Geheimnisse nicht verrät und dass man Allah, subhanahu wa ta'ala, fürchtet. Dann kommen wir vielleicht zur letzten Überlieferung und das ist auch, das ist وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت بارك الله فيكم في هذا الحديث فوائد منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم على الصبيان ثانيا أنه يسن للإنسان أن يسلم على الناس حتى وكانوا صغارا أنه أرسل الصبي بحاجة خامسا مراعاة الوالدة والأهل أن أنس لما سألته فقال لها أنه لا يجوز إبداء سر الآخرين حسن التربية لأنس إظهار محبة أنس لثابت لأنه كان ملامزا ثابت كان تلميذ لأنس فهذه مسائل ولكن المسألة المهمة المسألة أنه ما يفشي سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. دي letzte Überlieferung für heute. The last Überlieferung für heute. ثابت رضي الله عنه überliefert von Anas. Anas sagte, als ich einmal mit meinen Spielkameraden spielte, kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vorbei, begrüßte uns und beauftragte mich, etwas für ihn zu erledigen. Als ich so spät zu meiner Mutter nach Hause kam, fragte sie mich, was hat dich aufgehalten? Ich sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mich beauftragt, etwas für ihn zu erledigen. Sie fragte, was war das? Ich sagte, das ist ein Geheimnis. Da sagte sie, erzähle niemandem das Geheimnis des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu sagte, bei Allah, wenn ich es jemandem erzählen dürfte, würde ich es dir erzählen. Das ist bei Muslim. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, hat bei Al-Bukhari, aber zusammengefasst. Es geht darum, barakallahu fikum, barakallahu fikum, schaut mal erstmal die Erziehung der Mutter. Die Erziehung der Mutter. Sie sagte, erzähl niemals, niemals und niemandem Geheimnis vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann barakallahu fikum, schaut mal Benehmen von unserem Propheten. Er begrüßt kleine Kinder, die spielen. Er geht und sagt, Assalamu alaikum. Und der redet mit Anas. Und dann, der gibt ihm Vertrauen, der bringt ihm etwas bei, der schickt ihm sozusagen eine Aufgabe und sagt ihm, sag niemand. Und der hält. Und der lernt. Also man sollte seine Kinder richtig erziehen, damit sie verantwortungsvoll werden. Und natürlich, barakallahu fikum, Anas sagte, wenn ich jemandem erzählen würde, dann würde er seine Mutter erzählen, aber er hat Geheimnis vom Propheten nicht erzählt. Und so sollte der Muslim sein. Wenn du Geheimnis bekommen hast oder wenn jemand dir ein Geheimnis erzählt, dann erzählst du niemals, weil das dein Pflicht ist und das ist sein Recht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das nächste Mal reden wir über Versprechen und Versprechen halten. Barakallahu fikum, zakum Allah khair. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Barakallahu fikum, zakum Allah khair. Subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.